Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören eine Andacht von Vikar Tobias Laun. Ich danke dir, mein himmlischer Vater. So beginnt Martin Luther seinen Morgen und seinen Abendsegen. Luther dankt für Gottes Bewahrung am Tag und in der Nacht. Noch heute stehen beide Gebete im evangelischen Gesangbuch. Jeden Morgen und jeden Abend einmal Danke sagen. Jeden Morgen und jeden Abend einmal den Fokus auf das lenken, wofür ich danken kann. Vielleicht gibt es Zeiten, in denen das Danken leichter fällt. Vielleicht ist es gerade schwer zu danken, weil geliebte Dinge im Alltag nicht so funktionieren, wie man es gewohnt ist, weil man geliebte Menschen nicht mehr sieht, sie nicht in den Arm nehmen kann. Danken ist da nicht die leichteste Übung. Aber möglicherweise kann gerade in diesen Zeiten der Entbehrung das Danken neue Blickwinkel eröffnen. Auf die Selbstverständlichkeiten des Lebens, die sonst so gar nicht im Blick sind. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, für das Dach über meinem Kopf. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, für den Kaffee heute Morgen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, für die Menschen in den Lebensmittelläden. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, für das medizinische Personal im Land. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, für das Telefon. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Vikar Tobias Laun. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Gern können Sie Vikar Laun oder mir, Pfarrer Alexander Ebel, nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen. 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bitten wir zum Schluss um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.